Siebentes Kapitel: Ein Lehrbeispiel, wie man Schichten konstruiert. Alle Anstrengungen des Literarkritikers Hirsch dienen dem Zweck, zu beweisen, dass das Markus-Evangelium aus in- und übereinander gelagerten Schichten, also Erzählungsquellen, zusammengesetzt sei. Man braucht dann nur die Massen der mythischen Legendenschichten abzutragen, um einen historischen Kern der Jesus-Tradition ans Licht treten zu lassen. Es kann nicht geleugnet werden, dass Hirsch sich redlich bemüht, wissenschaftlich, nämlich methodisch vorzugehen. Es fragt sich nur, ob die angewandte Methode einwandfrei ist, ob sie etwas taugt. Um diese Frage besser beantworten zu können, wollen wir an einigen Musterbeispielen zeigen, wie Hirsch verfährt, wenn er Schichten konstruiert. Ein volles Verständnis der nachfolgenden Operationen wird dem Leser erst dann ermöglicht, wenn er nicht versäumt, die besprochenen Markusstellen in einer der zahlreich vorhandenen modernen Übersetzungen des Neuen Testamentes nachzulesen. Ein Studium des griechischen Textes kann für diese Zwecke unterbleiben. Am besten nimmt man die von Hirsch im ersten Bande seines Werkes selbst gebotene Verdeutschung zur Hand, da in ihr der ganze Stoff übersichtlich nach den gefundenen Schichten geordnet ist. Um über die Tauglichkeit und über den Wert der von Hirsch gehandhabten Methode der Schichtenscheidung ins Reine zu kommen, ist es nicht erforderlich, dem Gange seiner literarkritischen Analyse Schritt für Schritt zu folgen. Wie die Qualität des Weines, so erkennt man auch die Güte der Methode schon an einigen Stichproben. Da stieß also unser Analytiker im ersten Kapitel auf Vers 21b, mit dem die bis Vers 27 reichende Szene anhebt, wie Jesus in der Synagoge zu Kapernaum einen vom unreinen Geist Besessenen heilt. Als passionierten Schichtenscheider interessierte Hirsch vor allem der Zusammenhang dieser Szene mit dem vorhergehenden und nachfolgenden. Unmittelbar vorher wird erzählt, Vers 16 bis 20, wie Jesus beim Fischfang tätige Männer als erste Jünger gewinnt und mit ihnen nach Kapernaum hineingeht. Anschließend an die Synagogengeschichte erfahren wir, dass der Meister mit den ersten Jüngern aus der Synagoge in das Haus des Simon und Andreas geht, dort zuerst des Simons Schwiegermutter und dann nach Sonnenuntergang noch viele aus der Stadt herbeigeströmte Kranke heilt. Wer das Ganze, das heißt alle drei Partien, hintereinander aufmerksam liest und von einem urchristlichen Evangelienverfasser nicht unbedingt einen modernen, fließenden Erzählungsstil verlangt, wird das Berichtete wohl hier und da etwas unbeholfen und holprig, aber nichtsdestoweniger in guter, wohlverständlicher Aufeinanderfolge vorgetragen finden. Gewiss, der Zusammenhang der drei Szenen miteinander könnte eleganter geknüpft sein. Aber die Hauptsache bleibt doch, dass eine logische Verknüpfung überhaupt vorhanden ist, und das trifft hier zu. Will man Markus als Schriftsteller beurteilen, so darf man nie außer Acht lassen, dass dieser Urchrist sein ganzes Evangelium in der Erzählmanier eines einfachen Mannes aus dem Volke niedergeschrieben hat. Markus ist kein fein gebildeter Salonerzähler. Bezeichnend für die volkstümliche Schwerfälligkeit des Autors ist der Umstand, dass fast jeder Satz mit "und" eingeleitet wird. Im Markus-Evangelium berichtet eben unverkennbar der Mann von der Straße über die Ereignisse des Lebens Jesu. Wer nun, wie es sich gebührt, solche mit monotoner Gleichförmigkeit wiederkehrenden Markus-Anfänge, also Verknüpfungen, mit alsbald und bald darauf und gleich darauf, sowie ähnliche sozusagen prinzipielle Unbeholfenheiten als wesenhafte Eigentümlichkeiten des einfachen Verfassers berücksichtigt, findet keine Ursache an der beabsichtigten volkstümlichen Holperigkeit der Übergänge und Zusammenhänge besonderen Anstoß zu nehmen. Aber Hirsch sucht nun einmal Schichten, und so entbindet er sich von jeder notwendigen Rücksichtnahme auf den einfachen Erzähler. Uns wundert nur, dass der Kritiker nicht einfach ebenso viele Bruchstellen konstatiert, wie beispielsweise unbeholfene und Satzanfänge vorkommen. Doch Hirsch fand wirklich, was er suchte. Beim mehrmaligen Lesen hatte er es entdeckt. Die Geschichte von der Heilung des Dämonischen, Kapitel 1, 21 bis 28, sprengt den natürlichen Erzählungszusammenhang. Das will nach Hirsch besagen, diese Dämonengeschichte in der Synagoge zu Kapernaum rührt nicht vom ersten Verfasser, also Markus dem Ersten, her, sondern ist nachträglich von zweiter Hand von Markus dem Zweiten recht ungeschickt in den ursprünglichen Text eingeklemmt worden. Diese eingeklemmte Szene hat nach Hirsch den ursprünglichen Zusammenhang gesprengt. Folgende Holprigkeiten zwingen Hirsch zu dieser Annahme. Erstens, unmittelbar vor der beanstandeten Synagogenszene wird anlässlich der Berufung der Jünger erwähnt, dass die Viere gefischt hätten bzw. die Netze ausbesserten. Der Tag der Berufung kann also unmöglich ein Sabbat gewesen sein, da dann solche Arbeiten nicht verrichtet werden durften. Heißt es nun in dem der Berufungsszene unmittelbar folgenden Vers 21, und sie gingen nach Kapernaum hinein, und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge. So freilich der Übergang insofern wenig geschickt gestaltet, als man vielleicht meinen könnte, auch die voraufgegangene Berufung sei an demselben Sabbattage vor sich gegangen. Kann sich ein und derselbe Erzähler so lässig, holprig und zweideutig ausdrücken, fragt Hirsch. Wir antworten, gewiss. Denn so holprig zu verbinden ist nun mal die Art dieses Evangelisten. Hirsch aber antwortet, nein. Hier muss eine zweite Hand etwas eingerückt und verdorben haben. Aber selbst Hirsch lässt unter Umständen diesen erneuten Trumpf fahren, wenn er weiß, dass er dadurch einen zweiten, angeblich besseren, in die Hand bekommt. Mit vielen anderen Exegesen will er also eventuell gern gelten lassen, dass die beanstandete Stelle auch so verstanden werden könnte, als habe der erste Erzähler selbst mit seinem ungeschickten »alsbald am Sabbat« eigentlich sagen wollen »alsbald am nächsten Sabbat«. Hirsch kann, wie er meint, einen zweiten Punkt anführen, der die nachträgliche Einklemmung der Synagogenszene beweisen soll. Und zwar heftet er jetzt seinen Blick auf den der Synagogenszene unmittelbar folgenden Abschnitt. Heißt es aber gleich am nächsten Sabbat, dann schwebt das Betreten Kapernaums in der Luft. Erst Vers 29 kommt Jesus in das Haus, das ihm in Kapernaum zum Quartier gedient hat. So wie Vers 21a erzählt man das Betreten Kapernaums nur, wenn man etwas gleich sich Anschließendes berichten will.